يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك. Diese Dua wird bei At-Tirmidhi überliefert und bedeutet so viel wie: O Wender der Herzen, festige unsere Herzen oder festige mein Herz auf deine Religion. Denn wir erfahren aus anderen Hadithen des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass die Herzen der Menschen zwischen den zwei Fingern Allahs sind und er sie wendet, wohin er will. Das Wort Qalb für Herz bedeutet ja sogar wörtlich etwas, was hin und her gewandt wird. Wir bitten Allah also darum, dass er uns nicht abwenden lässt und uns nicht umkehren lässt, sondern uns Standhaft und Festigkeit auf dieser Religion gewährt.